dich rundum bestätigt, denn du hast mich ja gewarnt. Ich prophezei dir, so geht's nicht, hast du stets zu mir gesagt. Jetzt fühlst du dich rundum bestätigt, ganz und gar. Der immer recht hat und ganz genau weiß, was man tun muss, um glücklich zu sein. Was man tun muss, um glücklich zu sein. Was ich tun muss, entscheide ich allein. Ganz und gar.